30. Kapitel. Nun, sagte mein Onkel Tobi, der sich auf Herrn Yorick stützte, welcher ihm mit meinem Vater gemächlich die Treppen hinunter half. Erschrecken Sie nur nicht, Madame, dieses Treppengespräch ist nicht so lang wie das vorige. Nun, lieber Herr Yorick, sagte mein Onkel Tobi, auf welche Art ist denn nun die Sache mit Tristram von diesen gelehrten Herren endlich entschieden? Sehr hinlänglich, versetzte Yorick. Kein Sterblicher hat damit etwas zu schaffen, mein lieber Herr Hauptmann, denn Madame Shandy, die Mutter, ist nichts weniger als seine Blutsverwandte, und da doch die mütterliche Seite die sicherste ist, so ist folglich Herr Shandy ihm noch weniger als nicht, er ist nicht so nah mit ihm verwandt, Herr, wie ich. Das kann wohl sein, sagte mein Vater mit Kopfschütteln. Lass die Gelehrten sagen, was sie wollen. Es muss doch gewiss eine Art, sagte mein Onkel Tobi, von Blutsfreundschaft zwischen der Herzogin von Suffolk und ihrem Sohne gewesen sein. Die Ungelehrten sind, sagte Yorick, noch bis auf diese Stunde eben dieser Meinung.